nachdem ich eine Reise gemacht hatte, alleine von Saigon, also in Vietnam, über Land nach München, in 14 Monaten. Und das hat sich eben rumgesprochen bei diesen Leuten. Da haben sie mir gesagt, ja, ich wäre der richtige Mann für sie. Ja, weil man kann ja, wenn man so eine Reisen macht alleine, dann kann man schon hinterher etwas erzählen, ja. Wenn man in den ganzen verschiedenen Ländern war und wenn man was gesehen hat. Das war der Anlass, dass die mich da eingeladen hatten, ja. Aber ich habe dann ganz bei einer, wo dann ich dem Strauß vorgestellt worden bin, dass ich der eben bin, der da alleine da eben gefahren ist, also über Land von Saigon nach München. Ich bin ja praktisch im Zickzack bin ich darüber gekommen, damit ich ja nichts auslasse, ja. Ja, das hat ihm schon gefallen, der Strauß. Da war ja auch einer derjenigen, der gesagt hat, ja, sagt er, von der Rhetorik her, das sind sie ja gut, sie kommen zu uns. Und bloß habe ich dann gesagt, ja, ich weiß nicht, Herr Strauß, ob ich das kann. Ich glaube, mir fehlt was, habe ich gesagt. Ja, und dann hat er gesagt, na was denn, hat er gesagt, das Geld, hat er gesagt, da brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen. Das Geld, wissen Sie, mit seiner gehobenen Schulter, mit seiner angezogenen, schnellen Körperbewegung, da hat er gesagt, da brauchen Sie da gar keine Sorgen machen. Das Geld, hat er gesagt, das machen wir uns selbst. Dann habe ich gesagt, nein, es ist nicht das Geld, und das habe ich jetzt gar nicht gedacht, sondern das ist mein Charakter, habe ich gesagt. Ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Und dann hat er kein Wort mehr zu mir gesagt, hat mich bloß noch angestarrt, hat dann gesagt, so, dann ist er aufgesprungen und ist weg. Und dann lief so ein blonder Jüngling hinterher, der also um die 30, 35 Jahre war, und da hat sich dann hinterher herausgestellt, das war der Stäuber. Der ist ihm nachgelaufen wie ein kleiner Hund. Der war überall, war der dabei. Dann blieb ich da drin meistens 10 Tage und dann wurde ich wieder nach München in Schwabinger Krankenhaus geschickt. Und weil ich ja im Unterbewusstsein das immer noch hatte, dass ich früher mal im Rest der Isar war, habe ich zum Krankenhauspersonal gesagt, da war so eine Ärztin da, sage ich, schicken Sie mich bitte ins Rechts der Isar. Und wenn ich dann wieder zusammengebrochen war und wieder bewusstlos war, dann habe ich die wieder rein in Schwabinger Krankenhaus. Und nach der Operation bin ich aufgewacht, denken wir, wo bin ich jetzt? War ich wieder im Schwabinger Krankenhaus, nicht im Rechts der Isar. Das machen die deswegen, denn die kriegen Prämien. Wenn die zum Schwabinger Krankenhaus Patienten hinschicken, dann kriegen die vom Schwabinger Krankenhaus sogenannte Prämienzahlungen. Und die haben wieder die Leute, die Patienten zum Krankenhaus geschickt, damit das Krankenhaus Schwabing auch ihre Betten füllt. Ich habe das bereits der DAK mitgeteilt, ja. Woher wissen Sie von diesen Prämien? Bitte? Woher wissen Sie von diesen Prämien? Das hat mir einer erzählt, ein Arzt, hat er gesagt, ja, das ist schon klar, weil die kriegen Prämien. Die bezahlen denen was, wenn sie ihnen Patienten schicken. So ist es. Ja, es ist ein schmieriges Geschäft, gell? Ich habe zum Beispiel in Peru gesehen, in Cuzco, da hat irgendeiner was gestohlen, irgendwo in einem Markt drin hat, dann ist ihm die Polizei hinterher, dann ist er raus und ist zwischen zwei so kleine Häuschen rein, keine Beleuchtung da, weil Strom haben wir die da drunten ganz wenig, ist er hinten rein und dann haben die aber gesehen, wo er ist, dann haben sie ihm gesagt, dass sie rauskommen, sonst wird er erschossen da drin, ja. Der kam nicht raus. Da ging die Polizei her, der hat einfach reingeschossen. Bang. Und dann haben sie ihn auf den Füßen rausgezogen. So einfach ging das bei denen drüben, ja. hallo. Herr Pohlmann aus Bielefeld. Ah ja, guten Abend. Haben Sie Zeit? Ja. Gut. Jetzt möchte ich als erstes mal wissen, da das ja länger zurückliegt, was war damals mit Beate Merk gewesen? Sie hatten da einen Kontakt zu der Frau Beate Merk, als sie noch Kind war. Ja, richtig. Es war so, dass wir hatten Rekrutierer. Ja, ich war früher Flugzeugkonstrukteur bei MBB. Ja. Und dort waren Leute angestellt, ebenfalls am Brett oder irgendwo in der Organisation, die bei der CSU waren, und die haben halt immer die Leute aufgefordert, mitzukommen zu Parteiversammlungen von der CSU. Die wollten immer Leute rekrutieren als Mitglieder. Aus bestimmten Bereichen? Ja, das war halt, welchen Bereich meinen Sie da? Bestimmte Firmen, bestimmte Gruppen? Nein, das war halt im MBB-Bereich selbst, dass halt die versucht haben, Mitglieder als Angestellte, Konstrukteure, Leute eben dorthin zu bringen, um eben an Strauß, an Merck und diese Politiker kennenzulernen, ja? Ja. Bei gewissen Diskussionen. Ja. Naja, und da bin ich halt auch mitgegangen, ja, weil er halt immer wieder gesagt hat, komm halt mit, lernst den Strauß kennen, lernst den Merck kennen. Naja, und da geht man halt mit, weil das wird man ja nicht auslassen, ja. Und unter anderem war ich eben einmal wieder bei irgendeiner so einer kleinen politischen Versammlung. Da kam eben der Bruno Merck daher und meine zwei Begleiter, also der eine war derjenige, der uns da dazu überredet hatte, dorthin zu gehen, der stand auch dort, und dann kam der Bruno Merck vorbei mit seiner Tochter und hat ihm gesagt, das ist meine Tochter, die Beate. Ja, und das war's. Dann hat sie uns so gemustert und ja, dann ging es wieder weiter in irgendeinen anderen Raum rein, ja. Aber die war da früher schon so engagiert. Die ging schon sehr früh mit ihrem Vater auf diese politischen Diskussionsabende, ja. Was auch immer anstand, gell. Bruno Merck war damals der sogenannte Innenminister von Bayern. Es war in den 70er Jahren, vielleicht 76, 77, 78. Und da kam auch dann der Strauß dazu, ja. Und nachdem ich eine Reise gemacht hatte, alleine von Saigon, also in Vietnam, über Land nach München, in 14 Monaten, und das hat sich eben rumgesprochen bei diesen Leuten, da haben sie immer gesagt, ich wäre der richtige Mann für sie, ja, weil man kann ja, wenn man so eine Reise macht alleine, dann kann man schon hinterher etwas erzählen, ja, wenn man in den ganzen verschiedenen Ländern war und wenn man was gesehen hat. Das war der Anlass, dass die mich da eingeladen hatten, ja. Aber ich habe dann ganz bei einer, wo dann ich dem Strauß vorgestellt worden bin, dass ich der eben bin, der da alleine da eben gefahren ist, also über Land von Saigon nach München. Ich bin ja praktisch im Zickzack bin ich darüber gekommen, damit ich ja nichts auslasse, ja. Ja, das hat ihm schon gefallen, den Strauß. Da war ja auch einer derjenigen, der gesagt hat, ja, sagt er, von der Rhetorik her, das sind sie ja gut, sie kommen zu uns. Und bloß habe ich dann gesagt, ja, ich weiß nicht, Herr Strauß, ob ich das kann. Ich glaube, mir fehlt was, habe ich gesagt. Ja. Und dann hat er gesagt, na was denn, hat er gesagt, das Geld, hat er gesagt, da brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen. Das Geld, wissen Sie, mit seiner gehobenen Schulter, mit seiner angezogenen, schnellen Körperbewegung, da hat er gesagt, da brauchen Sie gar keine Sorgen mehr. Das Geld, hat er gesagt, das machen wir uns selbst. Dann habe ich gesagt, nein, es ist nicht das Geld, und das habe ich jetzt gar nicht gedacht, sondern das ist mein Charakter, habe ich gesagt. Ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Und dann hat er kein Wort mehr zu mir gesagt, hat mich bloß noch angestarrt, hat dann gesagt, so, dann ist er aufgesprungen und ist weg. Und dann lief er so, also ein blonder Jüngling hinterher, der also um die 30, 35 Jahre war. Und da hat sich dann hinterher herausgestellt, das war der Stäuber. Der ist ihm nachgelaufen wie ein kleiner Hund. Der war überall, war der dabei. So war das, ja. Naja, und ich bin 1984, war ich noch einmal, habe ich so eine Mexiko-Reise gemacht und dann bin ich runter nach Mittelamerika, habe ganz Mittelamerika gemacht und dann von Mittelamerika aus runter nach Peru, habe ich dann unten noch das gemacht, war ich auch 1,5 Jahre unterwegs und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und da habe ich schon immer gemerkt, dass mit meinem Kopf irgendetwas nicht stimmt. Aber ich konnte es nicht sagen, was es war. Und dann wieder zurück in Deutschland, dann habe ich mir mal gedacht, na, jetzt muss ich mal schauen, wie es in Spanien unten aussieht, weil ich war früher noch nie in Spanien. Ja. Ich war schon überall auf der Welt, aber nicht in Spanien. Dann habe ich da diese Reise gemacht, dann habe ich mir gedacht, ach, da unten ist eigentlich ganz schön. Und habe ich da unten ein Grundstück gekauft. Und bin dann 86 gekauft und 87 bin ich dann wieder runter. Und plötzlich, nach der ersten Reise, 86, ging es mir so schlecht. Und ich ging hier zu einem Psychiater, bei dem ich schon immer war, denn ich habe nicht gewusst, was mit meinem Kopf los ist. Ja, ich habe dann die Symptomatik beschrieben und hatte dann das Glück, dass er selbst nicht da war, sondern nur seine Frau. Und wo ich hier die ganze Symptomatik runtergelesen hatte, die ich da aufgeschrieben hatte über die Jahre, dann hat sie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie mit 48 Jahren einen Hydrocephalus haben. Ich habe selber ein Heilpraktikerstudium gemacht, 1976, weil ich immer gesucht habe, was mit mir nicht stimmen kann. Ja? Und da bekam ich aber trotzdem keine Antwort auf das. Und dann offerierte mir diese Frau dieses Wort, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie mit 48 Jahren einen Hydrocephalus haben. Das war das erste Mal, dass ich dieses Wort gehört habe. Wie heißt das Wort langsam und genau? Hydrocephalus ist ein sogenannter Gehirnwasserstau. Mhm. Und dann sagt sie, ich schicke sie nach H, dann sollen die das einmal untersuchen. Und dann ging ich nach H, das ist also eine Klinik, spezielle. Dann haben die bei mir Rückenflüssigkeit abgenommen, ich glaube 50 Milliliter. Und plötzlich war ich wieder der alte Mensch, ja. Also da war ich wieder derjenige, der unternehmungslustig war. Das kam so schnell zurück. Dann haben die gewusst, der hat einen Überdruck im Kopf. Und dann haben sie mich eingewiesen ins Rechts der ISA. Das ist eine spezielle Uniklinik in München. Und die haben das dann operiert. Da wurde ein Überdruckventil eingesetzt mit einem Katheter, um das zu viele Wasser, das im Kopf entstanden ist, das nicht mehr durch das Auslassventil heraus kann und konnte, dass das wieder abgeleitet wurde über ein Überdruckventil. Was hatten Sie denn für Beschwerden dadurch? Ah, das waren ja fürchterliche Beschwerden. Da ist man wie hypnotisiert, man ist wie paralysiert, man ist absolut willenlos, man hat überhaupt nur noch, man macht alles das, was einem die anderen anschaffen. Verstehen Sie? Das ist diese Krankheit. Und das war 86, da bin ich operiert worden und dann bin ich runter wieder nach Spanien. Da ging es mir dann sehr gut und dann fing ich da unten an, eben ein Haus zu bauen. Und habe mich dann gleichzeitig noch engagiert für die Tiere da unten, weil da drunten ja sowieso nie was getan worden ist für die Tiere, die so auf der Straße rumhängen. und habe dann im Laufe von 20 Jahren, zuerst habe ich die ganzen Tierschutzvereine da unten aufgebaut. Das ging auf meine Initiative zurück. Ich habe das erreicht, dass eben Leute inserieren durften in Zeitungen, kostenlos, wenn sie Tiere zu verschenken haben. Und Sie sind dann mit den Tieren nach Deutschland gefahren und hatten auch Sorge, dass sie mal überfallen werden könnten. Richtig, richtig. Ja, das fing dann damals an. Da las man in den Zeitungen, dass eben schon wieder Schweizer überfallen worden sind, weil die Schweizer gingen ja dann runter und da unten in Spanien gab es deutsche Zeitungen und die haben diese Artikel dann gebracht, um andere Leute zu warnen. Und das fing an so ungefähr 86, 87, es wird 90 gewesen sein. 90, 91 fing das an, ganz massiv da unten. Sie können sich auch sicherlich einige Fälle schildern, wie das passiert ist, wenn jemand überfallen worden ist. Oder ja. Die Tricks, wie gehen die Leute vor? Die gehen so vor, die fahren, die mieten sich Autos, fahren parallel, wenn die Leute auf der Autobahn runterfahren, her und dann winken sie eben und deuten immer unten hin, wissen Sie, so ungefähr, da in deinem Auto fehlt was. Und dann bleiben die Leute ahnungslos stehen und dann überfallen sie es. Dann rauben sie es aus, nehmen ihnen meistens noch das Auto weg. Mit Waffen? Und fahren das Auto irgendwo hin und laden es aus, alles was drin ist, und lassen das Auto einfach stehen. Haben die auch Waffen, wenn die solche Überfälle machen? Bitte? Waffen bei den Überfällen? Teilweise haben sie Waffen gehabt, ja. Da wussten aber die Leute nicht, waren es Imitationen oder waren es echte Waffen? Auf alle Fälle hat es die Schweizer alle alarmiert, weil es leben ja sehr viele Schweizer unten in Spanien. Und die nahmen dann ihre eigenen Waffen gleich mit. Weil die haben ja alle Waffen zu Hause. Die haben ja kein so lächerliches Waffengesetz wie wir hier. Das Waffengesetz, das wir hier haben, das ist ja praktisch eines, das die Obrigkeit schützt. Verstehen Sie? Weil die Obrigkeit weiß ja, wie schmutzig, dass sie gegen das Fußvolk vorgehen. Und darum haben die solche Waffengesetze da herum. Es gibt kein so lächerliches Waffengesetz nirgendwo auf der Welt, wo ich war, bis jetzt. Und in Costa Rica zum Beispiel so, sie dürfen abends ab 18 Uhr nicht mehr auf ein fremdes Grundstück gehen. Wenn sie da drauf gehen, können sie ohne weiteres erschossen werden. Und es hat keine Rechenschaft abzulegen, weil eben dieses Gesetz da ist. 18 Uhr deswegen, weil das nahe am Äquator ist und die Uhrzeit eben immer gleich ist. Da wird es in der Früh um 6 Uhr Tag und abends um 6 Uhr wird es wieder Nacht. Darum haben die solche Gesetze. Ich habe zum Beispiel in Peru gesehen, in Cuzco, da hat irgendeiner was gestohlen. Irgendwo in einem Markt drin hat, dann ist ihm die Polizei hinterher, dann ist er raus und ist zwischen zwei so kleine Häuschen rein, keine Beleuchtung da, weil Strom haben wir die da drunten ganz wenig, ist er hinten rein und dann haben die aber gesehen, wo er ist, dann haben sie ihm gesagt, dass sie rauskommen, sonst wird er erschossen da drin, ja. Der kam nicht raus, da ging die Polizei her, der hat einfach reingeschossen. Bang. Und dann haben sie ihn auf den Füßen rausgezogen. So einfach ging das bei denen drüben, ja. Und wieder, das war damals eben eines dieser markanten Erlebnisse, die ich da drüben hatte, ja. Wo ich aber mal gesehen habe, wie sie den Toten da rausziehen, ja. Bloß weil er nicht rausgegangen ist, ja, weil er sich nicht gestellt hatte. Und weil er auf dem fremden Grundstück war? Nicht, weil er auf dem fremden Grundstück war, sondern weil er in einem Markt irgendwo was gestohlen hatte. Und dann haben sie ihn gesehen und dann sind sie ihm nach und dann ist er geflüchtet, dann ist er raus aus dem Markt und hat sich dann da hinten drinnen hinter zwei so kleinen Hütten versteckt, ja, wo man schlecht rein konnte, ja, weil da standen mehrere so Verkaufsstände, so Verkaufshäuschen nebeneinander und da hat er sich hinten drinnen versteckt. Ja, und dann haben sie einfach reingeschossen, den haben sie tot rausgezogen. Da hat keiner was gesagt da drüben, gell? Sie hatten auch mal einen Zwischenfall gehabt, wo man ihnen einen Anhänger stellen wollte? Richtig, das war auf dem Weg runter nach Spanien. Denn wenn Einzelfahrer, so wie ich. Ich bin ja immer einzeln gefahren, ja. Ich war immer alleine. Runterfährt und hat einen Anhänger dabei, dann wissen die, der hat vieles im Anhänger drin. Vieles ist, was man brauchen kann, wissen Sie. Mhm. Und das war der Grund für die, für diejenigen, die wollten gleich, wo ich da hingefahren bin, vor diese Cafeteria, habe mir gedacht, jetzt wasche ich mich schnell und habe dann das Handtuch vergessen gehabt, dann gehe ich wieder raus. Da steht ein Auto so dort, dass ich mein Auto, meinen Anhänger, schon gar nicht mehr sehen konnte, gell? Der hat sich direkt da vorne hingestellt. Und ein anderer ist schon rückwärts hergefahren und ein dritter war bereits an meiner Anhängerkupplung. Aber die ging nicht so schnell auf, weil die war mit einer Kette gesichert. Aber die sind so organisiert, diese Verbrecher da drunten, das glaubt man gar nicht, gell? Ja, und heutzutage nehmen es die Einzelfahrer nicht mehr, sondern sie konzentrieren sich auf die Lastwagen. Die lassen Gas rein in die Kabinen von den Fernfahrern und betäuben den und dann kommen schon irgendwie rein in das Auto, ja, und fahren den ganzen Ding weg. Aber Sie hatten doch, als Sie da an der Tankstelle waren, sich gegen diesen Diebstahl gewehrt. Ja, den habe ich da direkt ins Genick reingeschlagen, wissen Sie, wo ich gesehen habe, was da abläuft. Ja. Ja, und der ist dann runter unter der Deichsel durch und ist auf der anderen Seite raus. Und dann ist das Auto, das rechts von mir stand, langsam wieder weggefahren. Und der andere, der schon rückwärts herfahren wollte, ist auch wieder langsam weggefahren. Das waren die Sachen, die ich da so im Kurzen noch vernommen hatte. Und was ich da so gesehen habe. Und dann bin ich gleich weitergefahren. Da habe ich mich nicht mehr gewaschen, gell. Da habe ich mir gesagt, nein, das ist mir zu gefährlich. Da war ich natürlich dann hellwach, weil das war ja nachts, wissen Sie, wenn man schon richtig müde ist. Und dann gehst du halt irgendwo rein und machst dich wieder frisch in unserem Waschraum. Und da ist mir das eben passiert, gell. Ich habe mich kaum noch irgendwo später dann herausgetraut, nachts, sondern das habe ich alles am Tag gemacht dann, ja. Weil das war einfach zu gefährlich. Aber selbst am Tag werden Leute überfallen da drunten, gell. War das schon hinter der Grenze oder noch vor der Grenze? Einmal auf dem letzten Teil in Südfrankreich, das mit dem Anhänger. Und andere Leute wurden in Spanien drin überfallen. Gleich nach der Grenze. Die passen die Leute an diesen Mautstellen schon ab. Wissen Sie, und schauen Sie, wer ist alt, was haben Sie für ein Kennzeichen drauf. Und dann stehen die irgendwo, du bemerkst sie ja nicht. Weil man kann ja hinter der Mautstelle auch irgendwo parken, ja. Mhm. Und dann fahren die einfach nach und dann kommt dieses Spielchen da. Ja, ja, das so im Jahr ungefähr 800. Früher waren es ja bis zu 1200. Und man hat eben herausgefunden, dass es Leute waren, die sind mit den Frachtern rübergekommen von Chile und von Peru. Und die haben das da drunten gemacht. Und dann fingen natürlich auch die Spanier an, gell. Das zu machen. Da gibt es ja so viele Zigeuner da unten, ja. Die nennen es Gitanos. Und dann fingen die natürlich auch an, da gleich mitzumachen, gell. Diese Überfälle, die hat es dann meistens in Andalusien schon gegeben, dann unten. Das ist ja ganz unten. Ja, so läuft die Welt. Wie kamen Sie denn kürzlich ins Krankenhaus? Bitte? Sie waren noch kürzlich im Krankenhaus. Ich war jetzt im Krankenhaus, jetzt nicht mehr, die letzten 3 Jahre nicht mehr, sondern ich kam rauf 2004, weil man mir gesagt hatte, da kommen sie zu uns, da machen wir die 2 Operationen wegen einer Wirbelsäulenbegradigung, da kommen sie zu uns, da sind sie bei uns 4 Wochen und dann gehen sie anschließend 3 Wochen in die Reha. Oder vielleicht 6 Wochen und dann können sie wieder runterfahren nach Spanien. Ich habe da unten ein Haus gehabt. Und dann kam ich aus der Klinik raus und dann waren meine Beine gelähmt. Dann bin ich zuerst in meinem Rollstuhl gesessen. Dann ging ich zu einer ambulanten Reha und habe trainiert und trainiert und trainiert. Mit allen Mitteln habe ich es probiert, wieder laufen zu können. Ja. Dann konnte ich wenigstens mit Krückstöcken wieder gehen und mit einem Rollator. Ja. Aber Ende 2005 ging es mir plötzlich schlecht. Ich weiß, ich bin in eine ambulante Reha. Ich habe die zweite Periode sogar bezahlt gehabt. Und plötzlich habe ich das abgebrochen. Weil der Hydrocephalus, dieser Gehirnwasserstau, der kommt so schnell und so überraschend, wissen Sie. Der ist eine so hinterlistige Krankheit, die wenigsten Menschen kennen das, ja. Und das ist diese Krankheit. Die kriegen auch Kinder, kleine Kinder, wenn die Krankheit haben, dann bekommen sie den sogenannten Wasserkopf. Haben Sie auch schon mal gehört, ja? Ja, sicher. Das ist der Wasserkopf, da kann die Flüssigkeit, die unser Gehirn durchflutet und wäscht ständig, die geht durchs Einlassventil rein am Kopf und kann aber nicht mehr raus, weil das irgendwie durch irgendetwas verstopft ist. Dann kommt so viel Flüssigkeit rein, dass die Gehirnschalen von unserem Kopf nicht mehr zusammenwachsen können. Und drum wird der Kopf von diesen Kindern so groß. Und wenn das übersehen wird, dann sterben die Kinder da dran. Früher sind sie dran gestorben, ja. Drum konnte sich die Ärztin ja das nicht erklären, dass ich mit 48 Jahren einen Gehirnwasserstau habe. Und dann hat sie gesagt, ja, sagt, das kann es geben, das kommt bei 100.000 Fällen einmal vor. Aber ich glaube, bei mir war es eben deswegen, weil ich war damals in Australien, ich bin 1960 rüber nach Australien ausgewandert und ich war ein Gewichtheber. Und ich wollte zur Olympiade 1964. Und ich habe wahnsinnig viel trainiert. Wir haben immer mit 200 Kilo haben wir immer Kniebeugen gemacht. Wir sind 10 Stück und wieder 10 Stück und wieder 10 Wie Stück. Wie oft in der Woche? Ja, 3-4 Mal in der Woche schon. Und weil, damit die Beine stark werden, wissen Sie. Ja. Und da muss man das machen. Und da glaube ich, hat die Hantelstange bei mir eben dieses Ventil, also diesen Auslass zugedrückt. Das glaube ich. Weil die Hantelstange, die liegt ja hinten auf. Wir haben zwar Handtücher drum rumgewickelt, aber das hat alles nichts geholfen, gell? Mhm. Und da hat eben dieses Ding zugemacht und möglicherweise kommt diese Verstopfung auch durch irgendeine Art von Ernährung. Und so kam das, ja. Aber das erste Mal habe ich gemerkt bei der Olympiade 72 in München, wo ich Zuschauer war, da wusste ich auf einmal nicht mehr, wo ich bin. Und ich habe damals an der Konstruktion vom Tornado gearbeitet und dann musste ich, wie andere auch, einen Entwurf machen, wie man den Flügel sichert. Wissen Sie, der Tornado war der ist doch der Schwenkflügel, ja, das Jagdflugzeug. Mhm. Und da wirken riesige Kräfte drauf, wenn der zum Beispiel in eine Steilkurve geht, ja. Und da war das Lager, das war schon 300 mm im Durchmesser. Aber man musste den Flügel sichern, damit er nicht rausspringt, damit er nicht rausdrückt, wissen Sie? Weil da kommen ja Kräfte drauf, das ist unglaublich. Das sind gleich 100 Tonnen auf unserem Flügel. Ja, und da habe ich einen Entwurf gemacht, wie andere auch. Und dann sind wir alle zusammengegangen und haben wir die ganzen Entwürfe von den Einzelnen alle durchgeschaut und durchdiskutiert. Dann kam er zu mir, dann habe ich den meinen vorgestellt, dann haben sie gesagt, du, das, was du gemacht hast, das ist wahrscheinlich das Beste. Kannst du das Ding ausarbeiten, also in Details gehen und dann Detailszeichnungen machen da davon, weil das war aber so ein grober Entwurf, wie ich mir das vorstellte. Und plötzlich stand ich vor dem Brett und konnte nichts mehr machen. Bis die anderen das dann gemerkt haben, da sind schon ein paar Stunden vergangen, dass sie hergekommen sind und haben gesagt, was ist mit dir, was hast du? Sag ich, ich weiß es nicht. Ich ging dann darauf zur Klinik in München, denn wenn ich dachte, ich hätte einen Tumor im Kopf. Und dann habe ich eine Augenhintergrunduntersuchung machen lassen und man konnte nichts feststellen. Also war alles in Ordnung, aber die konnten sich das alle nicht erklären. Ich bin von Psychiater zu Psychiater gelaufen, von Arzt zu Arzt, weil ich immer gedacht habe, irgendwann, die müssen doch mal herausfinden, was das ist mit mir. Denn 1976 ging es mir so schlecht. Ich saß abends vor dem Fernsehen, ich konnte mir nichts mehr merken, keine Bilder mehr. Und dann habe ich einen Freund angerufen, der hatte eine Versicherungsagentur in Dachau. Dann habe ich gesagt, komm her, ich mache eine Lebensversicherung. Dann habe ich eine Lebensversicherung gemacht, zu damaligen Zeiten, um 150.000 D-Mark. Weil ich gedacht habe, ich muss innerhalb von ein paar Monaten sterben, ja. Und dass wenigstens meine Mutter was hat, dass ich da schön leben kann, ja. Ja, und es ging immer wieder hin, das ging immer rauf, es ging, lief immer so wie eine Sinuskurve, wissen Sie. Einmal war ich gut drauf und dann war wieder ganz schlecht. Dann habe ich gemerkt, dass wenn ich Dauerläufe mache, also ich war früher Hochleistungssportler in Australien, ja, ich habe einen Zehnkampf gemacht. Dann habe ich gemerkt, dass wenn ich laufe, dass mir hinterher dann besser geht. Und ich habe das gleiche Phänomen auch festgestellt beim Enke. Sie erinnern sich an den Fußballtorwart von Hannover 96, der Selbstmord gemacht hat. Mhm. Der hatte diese Krankheit. Aber keiner wusste es und er auch nicht. Darum ging der in der Früh um 8 Uhr schon auf den Fußballplatz, weil er gemerkt hat, wenn er sich bewegt, dann geht es ihm besser. Weil dann geht es halt doch tröpfchenweise durch, wissen Sie, die Flüssigkeit, die zu viel drin ist, ja. Und die raus muss einfach, gell. Das glaubt man ja gar nicht. Das sind nur leichte Überdrücke, die im Kopf herrschen, vergleichbar mit einem Blutgerinnsel. Sie werden auch schon gehört haben, dass wenn Leute ein Blutgerinnsel haben und es nicht rechtzeitig erkannt wird, sterben die daran. Nur durch diesen Überdruck im Kopf. Und der Enke hatte das auch. Und ich wusste, dass wenn ich in der Früh aufgestanden bin, dass mir dann wieder ganz schlecht ging. Und da hat mir einfach in der Nacht die Bewegung gefehlt. Verstehen Sie, die kleinen Erschütterungen halt, die eben dazu beitrugen, dass die Flüssigkeit wieder tröpfchenweise durchging, damit es mir nicht ganz so schlecht ging. Und ich habe das immer alles aufgeschrieben, verstehen Sie? Aufgeschrieben, jede Symptomatik. Bis ich dann wieder zu meinem Psychiater ging, da kam ich gerade von, das war gerade nach dem Grundstückskauf, wo ich zurückgekommen bin, da war, bin ich in Genf, bin ich stehen geblieben, über Nacht, war bei einer Bekannten. Und bevor ich zu der hin bin, habe ich noch Leute besucht, mit denen ich einen riesen Katamaran konstruieren wollte. Ein Riesending, wissen Sie, so mit 2,50 Meter hohe Schwimmer und mit 3 Schwimmer, dass man da drin leben kann, dass man halt die Welt umsegeln kann, ja? Ja. Und da kam ich bei dem Konstruktionsbüro vorbei, ging rein noch, weil ich stand ja mit denen immer ständig im Briefverkehr mit Spanien, mit dem Konstruktionsbüro in Genf. Und ich ging noch rein in das Büro und plötzlich ging es mir wieder so schlecht. Und draußen war ein Supermarkt, ich glaube, es war ein Mikroladen. Und Mikroläden dürfen da drüben keinen Alkohol führen. Und ich habe mir 7 Flaschen Limonade gekauft, also so Sprudelzeugs. Gegenüber war ein Friedhof. Da habe ich gedacht, ich trinke jetzt dieses Zeug einfach rein, ich schaue mal, ob es mir nicht dann besser geht. Und ich ging nicht mehr in das Konstruktionsbüro zurück, ich konnte nicht mehr. Ich war einfach total kaputt. Ich habe mich in den Friedhof reingesetzt, der da drüben war, und habe 7 Liter von diesem Mineralwasser getrunken. Und dann ist mir ein bisschen besser gegangen, und dann bin ich gleich zu meiner Bekannten hin, habe gesagt, du pass auf, ich fahre gleich morgen früh wieder weiter. Normalerweise bin ich 3-4 Tage drüben in Genf geblieben, ja. Und dann bin ich gleich am nächsten Tag weitergefahren. Und das war das dann, wo ich dann anschließend wieder zu meinem Psychiater ging. Er war nicht da, sondern seine Frau. Und das war mein Glück. Und wo ich ihr dann die ganze Symptomatik erzählt habe, habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, Herr Hübsch, dass Sie mit 48 Jahren einen Hydrocephalus haben. So lief das, ja. Da wurde ich operiert, ein Überdruckventil eingesetzt, ein Katheter, der das zu viele Flüssigkeit abgeführt hat, in die Herzvene rein, sodass das Blut, das praktisch im Blut mehr Wasser war dann, ja, mehr Blutwasser. Und das Sonderbare war das, immer wenn man mich irgendwo untersucht hat und hat Blut abgenommen bei mir, haben die immer festgestellt, dass ich zu wenig Erythrozyten habe. Das sind die roten Blutkörperchen. Erythrozyten. Die roten, ja. Die Sauerstoffträger sind es, ja. Dass ich zu wenig habe in der Relation zum Blutwasser, zum Plasma. Mhm. Aber keiner ist da drauf gekommen, dass das nur dadurch zustande gekommen ist, weil doch dieses überflüssige Wasser oder Liquid, wie man sagt, eben da immer dazugegeben worden ist, wissen Sie, über den Katheter, gell? Naja, aber mir ging es dann besser nach dieser Operation und dann fuhr ich wieder zurück nach Spanien und dann fing ich da unten ein Haus zu bauen. Da habe ich ein Haus gebaut, ein großes, und dadurch, da ist mir eigentlich immer wieder gut gegangen, aber ich hatte einen leichten Gehirnwasserstau. Denn wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich bin oft ein großes Risiko eingegangen, wenn ich irgendein Grundstück aufgekauft habe einfach, und dann habe ich gesagt, das kann ich wieder irgendwie günstiger verkaufen dann, ja. Das war oft ein sehr großes Risiko und ein Grundstück habe ich heute noch davon, gell, das konnte ich einfach nicht mehr verkaufen, das habe ich zu teuer eingekauft. Solche dumme Fehler habe ich da gemacht, ja. Aber wie gesagt, ich habe mich sehr um die Tiere gekümmert da drunten. Ich habe da jeden Tag an die 140 Katzen mit Essen versorgt, 20 Hunde. Ich habe die Katzen herangelockt, ich habe sie, damit ich sie kastrieren konnte, wissen, damit sie sich nicht mehr vermehren konnten. Und dadurch, dass ich diese Tierschutzorganisation da drunten gegründet hatte, da brachten die Leute dann ihre kleinen Katzen einfach zu mir und haben sie einfach, wenn wieder die Zeit war, wann war es die Zeit, die Kätzchen werden da drunten meistens 4 Wochen früher läufig als wieder herum. Und da gab es in der ersten Woche, meistens im Januar, eine warme Woche und dann wurden alle Katzen die geschwängert, ja. Jetzt war da noch eine Situation mit einer Pistole, die sie zur Sicherheit hatten. Ja, die Pistole, dann habe ich das einem Freund von mir erzählt, der bei der Polizei war, der Anichel, da wir haben das gesagt, sage ich, dass so viele Überfälle stattfinden, sage ich, Anichel, warum macht ihr da dagegen nichts? Er sagte, wir können da nichts machen, sagte, wir haben ja nicht so viele Polizisten, ja. Sagt er, aber ich konnte eins geben, ich konnte eine Pistole leihen, die nimmst halt mit und bringst es wieder zurück, wenn du wieder runterkommst. Und so lief das dann, gell? Und dann habe ich die Pistole immer dabei gehabt und wenn ich nachts raus bin, habe ich die immer in der Hosentasche gehabt. Weil man muss ja immer viel trinken während der Fahrt, kalt ist, weil sonst schläft man ein, ich wollte vermeiden, dass es bei mir so einen Sekundenschlaf gibt, ja. Und das kann man vermeiden, indem man nur ganz kalte Sachen trinkt, zu sich nimmt. Das Verheerendste ist, wenn man einen Sekundenschlaf bekommt, ist, wenn man etwas Warmes zu sich nimmt. Das ist der Auslöser von dem Sekundenschlaf. Ich habe das an ADAC schon einmal geschildert, aber die glauben das nicht, ja. Die glauben, das ist ein anderer Mechanismus in unserem Körper. Aber diese warmen Flüssigkeiten, die tragen dazu bei. Und wenn Sie drüber nachdenken, viele Leute legen sich nach dem Mittagessen hin, wenn sie warm gegessen haben. Weil das ist nämlich genau dieser Auslöser. Verstehen Sie, aber die meisten kapieren das nicht, dass das wirklich so ist und dass man dadurch das vermeiden kann. Jetzt war doch eine Situation gewesen, wo sie im Krankenhaus waren und man dachte wahrscheinlich, sie kämen nicht wieder und ihre Wohnung wurde dann ja, besucht. Ja, folgendes. Diese erste Operation, die hielt bei mir 20 Jahre. Und dann kam ich 2004 zurück, eben um diese Wirbelsäulenoperation zu machen, lassen, damit ich wieder gerade gehen kann. Und da fing es dann an. So, das waren dann gerade 20 Jahre vorbei, da hat sich der Katheter, weil das Material früher nicht so gut war, von der Konsistenz her, da hatte man eben das noch nicht so richtig erforscht gehabt, hat sich das Material zersetzt und dann ging die Flüssigkeit nicht mehr aus dem Kopf raus und hat sich irgendwo gestaut und dann kam das Gleiche wieder daher, wie vor 20 Jahren. Wie ich Ihnen schon geschildert habe, ich bin da nach der Wirbelsäulenoperation, wo meine Beine gelähmt waren, bin ich in eine ambulante Reha und die habe ich auf einmal abgebrochen. Ich weiß nicht warum. Ich habe dann nochmal angerufen, wann das war, denn dann konnte ich zurückverfolgen, wann der Hydrocephalus bei mir eingesetzt hatte. Gell? Und das war dann 2005, Ende 2005, dann kam 2006 und dann wurde das ganz massiv. Dann habe ich versucht, dass ich eine Pflegehilfe bekomme, also eine Pflegestufe. Und das hat man mir dann verweigert und dann habe ich einen Prozess noch geführt gegen die DAK. Dann kam das Jahr 2006, das ging dann noch so einigermaßen dahin. Da war ich einmal im Krankenhaus und da habe ich dann die Leute gebeten vom Tierschutz, sie sollen reinkommen zu mir, mussten ja meine Katzen versorgt werden zu Hause. Und da hat man mich eingeliefert in einem Koma-Zustand. Das war am Anfang 2006, da bin ich operiert worden, da hat er mir noch den zersetzten Katheter gezeigt, der Arzt. Und es hielt dann wieder, sagen wir mal, 3 Wochen. Und anschließend war das ein latenter Gehirnwasserstau, ein latenter. Und dann bin ich wieder ins Krankenhaus reingekommen, bin wieder zusammengebrochen und da musste ich ja meine Katzen versorgt wissen. Und das hat eine Frau übernommen und die brachte dann ihren sogenannten Verlobten mit, ja. Und das wusste ich ja nicht, dass das ein Halbkrimineller ist, ja. Wo kannten Sie denn diese Frau her? Die hat ja mal Flyers ausgehängt, hier in Baltham, wo ich wohne, dass sie ihre Katze sucht. Und ich habe gedacht, ich hätte diese Katze gesehen und habe es dann angerufen und habe dann gesagt, ich habe so eine Katze, wie sie da auf dem Foto hat, habe ich gesehen, dort und dort, und dann hat sie das abgesucht und dann ist die Katze tatsächlich da dort gewesen, ja. Und seit dieser Zeit habe ich diese Frau gekannt. Und ich habe mir gedacht, so wie die vorgegangen ist mit 200 Flyers, die hat wirklich was übrig für die Tiere, gell? Sie hat ja was übrig für die Tiere. Und diese Leute lernten Sie dann kennen und die sollten dann in ihrer Wohnung die Tiere versorgen? Ja, ich habe der die Schlüssel gegeben, dass ich während ich im Krankenhaus bin, in München-Hallaching. Und da brachte dann die Frau noch einen Mann mit? Bitte? Die Frau hatte noch einen Freund. Ja, und den hat sie mitgebracht. Und das wusste ich ja nicht, dass der bei mir schon in der Wohnung ist, ja. Da hat der schon alles observiert, was es hier alles gibt. Und das Erste, was er gestohlen hat und was ich dann bemerkt habe, war eine alte Bibel. Mhm. Die ist von 1736 oder 1732, ein ganz altes Ding, eine Lutheranerbibel, und die war weg. Und Sie waren im Krankenhaus? Ich war im Krankenhaus, ja. Ja, das habe ich dann gemerkt, wo ich zurückgekommen bin, wo ich aus dem Krankenhaus nach der ersten Kopf-OP, nach der ersten Hydrocephalus-Operation wieder zurückgekommen bin. Da habe ich das dann gemerkt, aber ich habe gemerkt, dass nach 3 Wochen mein Gedächtnis schon so wieder nachgelassen hat. Und das war ja das, weil der Katheter im Querschnitt zu klein war. Und der Katheter wird ja geführt unter der Haut vom Kopf bis runter zum Bauchraum. Und wenn der Durchmesser zu klein ist, dann gibt es im und die Bewegung zu wenig Erschütterungen vorhanden sind im Körper, dann gibt es diesen Rückstau vom Wasser selbst, von der Flüssigkeit. Weil der Durchmesser zu klein war, verstehen Sie? Moment, Sie waren im Krankenhaus und bei Ihnen zu Hause hat man gestohlen. Ich war im Krankenhaus und die großen Diebstähle kamen dann, nachdem ich 2007 wieder ins Krankenhaus gekommen bin, weil eben die ganze Operation mehr oder weniger ein Pfusch war durch den zu kleinen Katheterdurchmesser. Und dann kamen die, da habe ich ja die Frau wieder gebracht zum Katzenfüttern bei mir. Und da kamen dann diese ganzen Diebstähle. Die haben, also das ging los mit, dass ich auf einmal meine ganzen Rechnungen nicht mehr gefunden habe von meinen Einkäufen, sodass ich nichts mehr nachweisen konnte. Ich hatte ein Faxgerät gekauft, ich habe Telefongeräte, verschiedene technische Sachen, Nachtsichtgerät habe ich gekauft und es war plötzlich alles weg. Und der Ordner auch, da wo die ganzen Rechnungen drin waren, sodass ich es nicht nachweisen konnte, wissen Sie. Aber nach der dritten Kopf-OP bin ich dann hergegangen und habe diese Firmen angeschrieben, habe sie gebeten, dass man aus dem Archiv die Rechnungsduplikate rausholen. Und so kam das Ganze dann auf, was da alles gestohlen worden ist. Weil da hatte ich dann die Rechnungsduplikate. Dadurch, dass ich nicht mehr laufen konnte, konnte ich ja nur per Versandfirmen einkaufen. Was wurde alles gestohlen? Bitte? Was wurde alles gestohlen? Gestohlen wurde Teile vom Familienschmuck, den ich meiner Mutter geschenkt hatte, die Münzen, die teuren, die 5-D-Mark-Münzen, die fingen an 1952 mit dem Germanischen Museum. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal damit befasst haben. Dann der Humboldt und das sind lauter Münzen, die haben alle einen Wert von ungefähr 900 Euro. Und 900, 800, 700 runter zum Fichte. Und die hatte ich alle. Ja, ich hatte sie sogar doppelt. Und das ist alles weg. Dann hatte ich Goldmünzen, so die kleinen 20 Markstücke, die von den Herzögen, habe ich auch ungefähr 12 Stück gehabt. Das ist auch alles weg. Ich hatte 4 Goldmünzen noch versteckt. Die waren irgendwo drin, da wo keiner hingekommen ist. Warum ich die da drin versteckt habe, weiß ich nicht. Ich habe sie dann später gefunden. Und das sind die einzigen, die ich jetzt noch habe. Und die teuren Silbermünzen sind alle weg. Alle. Ja, so geht es einem im Leben, gell? Sie hatten auch noch ein Auto und einen Fahrzeugschein oder Brief. Ich hatte erst im Jahr 2004, im Sommer, hatte ich ein Fahrzeug gekauft, einen Galaxy Ford. Das war ein Leasingfahrzeug, das war nur 6 Monate alt. Das hat damals 25.000 Euro gekostet. Mit dem bin ich runtergefahren nach Spanien noch im Sommer und dann eben im Herbst wieder zurück zu dieser Operation. Und das habe ich in die Garage reingestellt und das Auto ist weg. Und dann hat sich hinterher herausgestellt, ich hätte das Auto ihm geschenkt. Da ist eine Frau dazugekommen, die ist in München, ich glaube bei 7 oder 8 verschiedenen Tierschutzvereinen gewesen, nur um herauszufinden, wo sitzen ältere Leute, was haben sie für einen Besitz, haben sie Verwandtschaft, die hat es immer eruiert. Und kam dann so auf mich zu, nachdem ich diesen Gehirnwasserstau hatte, hat sie sich einmal 2006 ans Landratsamt Ebersberg gewandt, um mir eine Betreuung zu verschaffen. Und dann wurde ein Gutachten gemacht, aber das weiß ich alles nicht, ja, weil ich in einem solchen Zustand war. Dann wurde ein Gutachten gemacht und das war, ja, der Gutachter hat dann das bestätigt, dass ich eine Pflegestufe bekomme. Und am 1.3.2007 war diese Frau da und dieser Mann und die haben sich als meine Freunde ausgegeben. Und dann hat die Frau sogar noch gesagt, ja, sie würde das ehrenamtlich machen und hat aber da schon viel Geld aus meiner Kasse rausgenommen gehabt. Ich habe so eine Kasse gehabt, wisst ihr, wo man halt, ich habe mir mal das Geld bringen lassen von der Bank, weil ich ja nicht mehr laufen konnte. Und da hat die sich schon eingedeckt mit Geld und das lief dann so hin, 1.3.2007 und dann kamen, hat sie sich auf einmal, wo sie gemerkt hat, dass ich alles unterschreibe, was man mir vorlegt, dann hat sie sich natürlich viele Vollmachten geben lassen von mir und über alles praktisch, gell, dass sie verfügungsberechtigt ist über mich, dass sie praktisch machen kann, was sie will. Und hat sich unter anderem auch eine Bescheinigung ausstellen lassen über mein Geld. Da hat es dann zwischenzeitlich herausgefunden, weil die Kontoauszüge wurden ja geschickt und das konnten die Leute ja sehen. Und ich habe zwischenzeitlich mein Haus verkaufen lassen, drunten in Spanien, weil ich ja wusste, dass ich nicht mehr runterfahren konnte, ja, wegen der Beine. Das Risiko war mal zu groß. Und da kam dann eben dieser Gehirnwasserstau da dazwischen. Dann hat sie sich da gleich Bescheinigungen ausstellen lassen, also Vollmachten. Zuerst einmal hat sie es da drüben probiert, bei unserer Filiale. Da hat sie da drüben erzählt, ja, sie hätte das Recht, das Geld abzuheben. Der Herr Hübsch würde dieses Geld für ein Tierheim spenden. War gar nicht wahr, aber die Frau war sich da drüben nicht sicher und hat gesagt, ja, sie sollte einmal das bringen und dann muss sie das klären lassen in der Direktion. Weil da ging es um einen Betrag, damals vom Hausverkauf so um die 310.000, ja. Und dann kam, Moment einmal, über 310.000, ja. Und plötzlich hat sie dann nicht mehr die 310.000 gewollt, die auf dem Konto waren. Dadurch, dass ja der Betrag vom Hausverkauf auch noch reingekommen ist, sondern sie wollte auf einmal nur noch 263.000 für eine Person, dessen Haus versteigert werden sollte und das man vermeiden wollte, indem man dem 263.000 Euro leiht. Ja, leiht. Und dann gingen sie zu einer anderen Filiale, die da heraus ist in unserer Nähe, von der gleichen Kreissparkasse und hat es dann wieder vorgetragen und hat dann bereits einen unterschriebenen Überweisungsträger vorgelegt. Der war von mir schon unterschrieben, ja. Und den Leuten war es auch nicht geheuer. Dann haben die gesagt, na, also da, wir machen da lieber nichts. Der Betrag ist uns zu hoch. Es ist besser, sie gehen zur Zentrale. Dann fuhren die mich wieder zur Zentrale, die haben mich da überall mitgeschleppt, ja. Und teilweise weiß ich noch ein bisschen was, und aber nur ganz wenig. Und dann unten angekommen in der Zentrale in Ebersberg bei der Kreissparkasse, da haben die einen nicht unterschriebenen Überweisungsträger vorgelegt, nur ausgefüllt, ja. Und da war denen das Risiko zu groß. Und dann haben sie ihm gesagt, da unten, weil dann der Bankbeamte gesagt hat, ich habe gehört, dass irgendjemand gesagt hat, unterschreib heute, ja. Und das war natürlich diese Frau, weil das war die einzige, die ich kannte da, ja. Oder die halt mir als bekannt war, ja. Und dann habe ich den da unten unterschrieben. Und dann hat aber der Bankbeamte gesagt, ja, gibt es da keinen Notarvertrag über das oder einen Vertrag mit einem Anwalt. Dann haben die gesagt, ja, das machen wir später. Und das war ihm zu riskant. Er hat gesagt, bei der Aussage dann vor Gericht, hat er gesagt, ich habe gemerkt, sie hätten an diesem Tag alles unterschrieben. Sie hätten sogar ihr eigenes Todesurteil unterschrieben. Und habe dann wieder am nächsten Tag mir wieder von ihnen eine Bestätigung unterschreiben lassen, um das Ganze wieder ungültig zu machen. Also zu revidieren, ja. Mhm. Und somit, und ging dann her, um sicher zu gehen, hat er das beim Amtsgericht gemeldet, dass sich jemand um mich kümmern müsste, weil da eben diese Sachen da vorgefallen sind, dass da Leute da sind, die wollten da sein Geld haben und so weiter. Und dann kam ein Betreuer, dann wurde ein Betreuer bestimmt. Und ich hatte einen Anwalt hier in Baltham. Und bin eigentlich mit ihm immer früher gut ausgekommen. Und dieser Anwalt hat gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt. Und hat dann versucht, dass er die Betreuung übernehmen darf für mich. Hat dann vorgetragen eben, dass er mich eben schon 30 Jahre kennt und dass er halt alle meine Sachen gemacht hat und dass er den Betreuer macht. Und weil er ja wusste, dass es um diese 263.000 Euro ging und das Gericht da drunten es abgelehnt hatte, ihn als Betreuer einzusetzen, weil er noch keine Erfahrung hatte, wie die gesagt haben. Ja. Wissen Sie, diese ganzen Daten habe ich aus den Protokollen. Ich weiß ja von dem alles nichts. Und haben dann einen anderen Anwalt bestimmt, der hieß Morgenroth von München, was man ja normalerweise nicht macht. Man nimmt einen ortsüblichen her, ja. Und dann kam der dazu und das war ebenfalls ein Gauner. Der hat dann versucht, wo er gesehen hat, wie schlecht das um mich steht, hat der versucht, an meine Lebensversicherung ranzukommen. Und zwar lief die ab Ende 2007, da ging es um 44.000, 45.000 Euro. Und diese Lebensversicherung hatte ich 2004 dieser Frau überschrieben, die meine Katzen damals versorgt hatte. Das habe ich vergessen. Die habe ich derer überschrieben, weil ich ja nicht wusste, komme ich lebend aus dem Hallachinger Krankenhaus raus. Und ich mag einfach meine Tiere. Und dass die versorgt sind, habe ich derer die Lebensversicherung überschrieben. Und das hat den anderen dazu angestiftet, dass er versucht hat, mit verschiedenen Sachen mich aus dem Weg zu räumen. Unter anderem glaubt man, dass es Arsen ist. Weil Arsen kann man noch sehr leicht bekommen überall, ja. Und weil ich habe immer gebrochen. Ich habe da den Bericht gesehen von dieser Organisation, von dieser Pflege, von dem Pflegeverein, der da immer gekommen ist, zweimal am Tag, um mich anzuziehen, mich zu waschen und das Ganze halt. Die haben da immer Aufzeichnungen gemacht und da stand drin, dass ich immer gebrochen habe, immer wieder gebrochen, Durchfall gebrochen, ja. Und im Jahr 2007, da muss der hieß Prohaska, da muss der spitz gekriegt haben, dass der Anwalt auch sich für meine Lebensversicherung interessiert hat. Der hat nämlich bei meinem Versicherungsagenten angerufen und hat sich eine Aufstellung geben lassen, was der Rückkaufswert zu diesem Zeitpunkt ist. Aber mehr hat er eigentlich nicht schriftlich gemacht, sondern er hat bloß immer mündlich seine ganzen Fragen an meinen Versicherungsagenten gestellt, wie das ist und wie jenes ist und wie man das macht. Dann hieß es eben, ja, wenn das Geld fällig ist, dann kommt es eben auf das Konto von dem Herrn Hübsch. Und da lief eben die Zeit ab Ende 2007. Warum denken Sie dann, dass er versucht hätte, Sie mit Arsen umzubringen? Ja, damit er an das Geld von der Lebensversicherung kommt von mir. Ja, aber wo soll denn das Arsen gewesen sein? Wo das Arsen war, im Essen halt. Das kann man ja kleinweise reintun. Verstehen Sie, Sie können ja ohne weiteres Arsen bekommen. Sie brauchen nur in den Bayerischen Wald zu fahren. Das Arsen wurde früher bei den Glasbläsern in das flüssige Glas, in das flüssige Quarz reingemischt, damit man Luftblasen im Glas vermieden hat. Und man hat herausgefunden, dass die Glasbläser alle nicht alt geworden sind und dass sie alle Beinlähmungen hatten. Die konnten alle nicht mehr laufen, ja. Und aufgrund dessen habe ich dann in Zeitungen inseriert und habe ihm gebeten, dass man Leute ihm Informationen zubringen und zustecken und zuschicken, was eben diese Sache betrifft. Und da kamen eben diese Informationen übers Telefon, dass man gesagt hat, ja, das war so, die Leute sind alle nicht alt geworden und da ist man dahinter gekommen, das war das Arsen, was in dem gemischten, was in dem flüssigen Quarz drin war, weil die haben ja früher mit dem Mund geblasen, wissen Sie? Und die Dämpfe haben die eingeatmet. Und das hat dann zu diesen Lähmungen geführt und auch zum Tod. Die wurden hatten, hatten Sie dann auch solche Symptome gehabt, als hätte man Ihnen Arsen beigemischt? Ja, weil meine Beine haben ja nach der Operation, ich habe ja wieder angefangen zum Laufen, ja. Ich konnte dann schon wieder laufen, ich konnte schon wieder Auto fahren. Und plötzlich wurde das ganz massiv mit meinen Beinen. Ganz massiv. Und darum weiß ich das, dass die das gemacht haben. Und amerikanische Wissenschaftler haben kürzlich, ich habe es im CNN vernommen, das ist schon wieder 6 oder 7 Monate her, da haben die herausgefunden, dass durch diese großen Überschwemmungen in Bangladesch wurden Arsen ist ja so ein Naturprodukt irgendwo, das irgendwo abgelagert ist, ja. Das wird ja nicht chemisch produziert, sondern da war irgendwo, wurden Arsenlager freigespült, hieß es, kam ins Trinkwasser und drum gab es auf einmal da drunten so viele Leute, die gelähmte Beine hatten. Und das war dann für mich der Hinweis. Wieder. Verstehen Sie? Mhm. Und meine Beine, die sind ja praktisch leblos, ja? Oder gefühlslos, total gefühlslos. Ja, so lief das. Und da hat er eben versucht, eben durch klein, der hat ja nicht genau gewusst, wie viel das man reintun muss. Und das Sonderbare ist das, diese zwei Leute, er und sie, die haben im Fernsehen, war deren ihre Lieblingssendung, die Sendung Autopsie. Kennen Sie das? Nein. Autopsie. Und da gibt es noch eine, das heißt ungeklärte Mordfälle. Das kommt immer so in der Früh um 3 Uhr. Und das haben die immer angeschaut. Und das ist ebenfalls ein Hinweis für mich, dass sie eben geschaut haben, auf was muss man achten, dass ja nicht das aufkommt mit diesem Gift. Und ich weiß jetzt nicht, ob das in den Haaren noch nachvollziehbar ist, weil das ist ja alles schon 3 Jahre her. Dann hat er 2007, im Juli, kam ein Pflegedienst zu mir in der Früh, um 6:30. Die kamen 4-mal am Tag, weil es mir so schlecht gegangen ist. Und hat er gefragt, was ich trinken möchte. Dann hat er gesagt, dann wollen Sie einen Tee? Dann habe ich gesagt, Tee, ja. Weil man ist ja wie hypnotisiert. Man sagt, man macht ja alles, was die anderen von einem verlangen. Und dann habe ich den Tee getrunken. Da war der Pflegedienst schon wieder weg. Und plötzlich wurde mir schlecht. Ich habe Magenkrämpfe gekriegt. Ich hab gebrochen. Ich habe einen Schaum vor dem Mund gehabt. Ich sage Ihnen, dann habe ich wieder zum Mineralwasser gegriffen und zum Leitungswasser. Ich habe 2 Stunden lang nichts anderes gemacht, als wie Leitungswasser getrunken, Mineralwasser, alles, was ich erwischt hatte zum Trinken, ja. Und nach ungefähr 2,5 Stunden habe ich dann die Polizei angerufen, in Poing, das war ein Sonntag. Dann habe ich gesagt, Sie schicken mir bitte einen Krankenwagen, man hat versucht, mich zu vergiften. Und die haben mir dann einen Krankenwagen geschickt, aber in meinem Delirium, da habe ich dann aus Versehen nicht die Teekanne mitgenommen, wo der Tee präpariert drin in der Küche stand, sondern ich habe die Wasserkanne mitgenommen gehabt. Wissen Sie, man ist ja so durcheinander, wenn einem sowas passiert. Man ist ja völlig frustriert. Und dann habe ich bloß die Wasserkanne mitgenommen und die haben die dann mitgenommen im Krankenwagen, der kam dann. Und habe mich ins Ebersberger Krankenhaus gefahren. Und dann, wo die natürlich gesehen haben, was in der Kanne drin ist, dass da gar kein Tee drin ist, dass da Wasser drin ist, haben die natürlich gesagt, ja, das ist der Hydrocephalus bei ihm wieder. Verstehen Sie? Weil die haben mich dann zwischenzeitlich ja schon gekannt, gell? Ja. Und da gibt es ja dann eben im Rechner drunten, in ihren PCs, haben wir die Aufzeichnungen von den früheren Einlieferungen, weil die haben mich immer zuvor ins Ebersberger Krankenhaus geliefert. Wie ging es dann weiter dort? Bitte? Wie ging es dann weiter im Krankenhaus? Ja, dann blieb ich da drin meistens 10 Tage und dann wurde ich wieder nach München in Schwabinger Krankenhaus geschickt. Und weil ich ja im Unterbewusstsein das immer noch hatte, dass ich früher mal im Rest der Isar war, habe ich zum Krankenhauspersonal gesagt, da war so eine Ärztin da, sage ich, schicken Sie mich bitte ins Rechts der Isar. Und wenn ich dann wieder zusammengebrochen war und wieder bewusstlos war, dann habe ich die wieder rein in Schwabinger Krankenhaus. Und nach der Operation bin ich aufgewacht, denke mir, wo bin ich jetzt? War ich wieder im Schwabinger Krankenhaus und nicht im Rechts der Isar. Das machen die deswegen, denn die kriegen Prämien. Wenn die zum Schwabinger Krankenhaus Patienten hinschicken, dann kriegen die vom Schwabinger Krankenhaus sogenannte Prämienzahlungen. Und die haben wieder die Leute, die Patienten zum Krankenhaus geschickt, damit das Krankenhaus Schwabing auch ihre Betten füllt. Ich habe das bereits der DAK mitgeteilt, ja. Woher wissen Sie von diesen Prämien? Bitte? Woher wissen Sie von diesen Prämien? Das hat mir einer erzählt, ein Arzt, hat er gesagt, ja, das ist schon klar, weil die kriegen Prämien. Die bezahlen denen was, wenn sie ihnen Patienten schicken. So ist es. Ja, es ist ein schmieriges Geschäft, gell? Ja. Ja, und da kam eben das dann dazu. Und dann kam der totale Zusammenbruch nochmal 2007. Und da lief dann das Ganze ab. Da hat dann die Frau so und so viele Vollmachten vorgelegt, unter anderem auch die Schenkung von dem Auto. Steht bloß drauf, Herr Hübsch schenkt sein Auto an Herrn Prohaske und weiter nichts. Und das Gericht hat das so akzeptiert, was ja nicht zum Glauben ist. Da steht kein Autokennzeichen drin, da steht kein Autotyp drin, da steht keine Nummer von einem Motor drin, da steht keine Nummer von einem Kfz-Brief, nichts. Und das Gericht hat das so akzeptiert. Welches Gericht hat das so akzeptiert? München 1 war das. Na, München 2. Landgericht München 2. Welche Verhandlung? Bitte? Was für eine Verhandlung? Ich habe Sie nicht verstanden. Was für eine Verhandlung? Ja, ich habe doch mein Auto zurückgefordert. Also Herausgabeklage? Ja, richtig. Auf Herausgabe meines PKWs. Sie erzählten ja auch, da sei jemand durchs Fenster bei Ihnen eingestiegen, wegen des Fahrzeugbriefs oder so? Nein. Über die Gittertüre. Ein jemand von der DDR, sagten Sie erst. Richtig, der kam aus der ehemaligen DDR. Ich hatte damals 2004 es vermietet an eine Wohngemeinschaft, an lauter junge Leute, die aus der ehemaligen DDR kamen. Und die konnten alle ihren Arbeitsplatz nachweisen. Und dann habe ich gesagt, okay, mir hat man zwar von verschiedenen Seiten alle abgeraten, haben gesagt, geh ja nicht, lass die ja nicht rein, du hast bloß Ärger damit. Und da habe ich mir gesagt, nachdem ich viel im Ausland war, wenn man mir keine Wohnung gegeben hätte, als Deutscher, wo ich da in Australien war, ich war ja 5 Jahre drüben, dann wäre auch nicht richtig gewesen. Und darum habe ich gesagt, naja gut, die Leute lasse ich rein, weil sie haben ja alle einen guten Eindruck gemacht, wissen Sie. Er hat sich vorgestellt, dass er der Bereichsleiter ist von Schlecker. Und was ich allerdings nicht wusste, ist, dass er am Rauschgift eben verfallen ist, dass er eben immer Haschisch und seine Sachen geraucht hat. Und haben Sie denn Ihr Auto wiederbekommen? Das Auto habe ich immer noch nicht. Es ist Folgendes, es gab eine Verhandlung. Dann habe ich alle Beweise gebracht, dass ich zu diesem Zeitpunkt, wo angeblich diese Schenkung unterschrieben worden ist, war ich überhaupt nicht anwesend hier in Baltham, sondern ich war in einem Pflegeheim untergebracht. Mich haben sie einfach in ein Pflegeheim gesteckt. Hatten Sie denn dieses Papier unterschrieben oder nicht? Ja, ich habe es unterschrieben. Ich kann es sehen an der Unterschrift. Das muss meine Unterschrift gewesen sein. Mhm. Aber ich habe auch daraus erkennen können, dass diese Sache in einer großen Eile geschrieben worden ist. Und immer von dieser gleichen Frau, die auch sich die ganzen Vollmachten hat ausstellen lassen oder unterschreiben lassen für sich, dass sie alles für mich regeln darf und so weiter, ja. Mhm. Und ich habe auch Nachweise gefunden, wo drinnen steht, Nordfriedhof, Das Grab läuft auf den Namen Köcher oder Hübsch, Köcher oder Gar und Verbrennen. Da haben die sich schon die Daten beschafft gehabt, wo man mich beerdigen muss. Das ist nochmal der Nachweis für mich, gell? Dass das eben so gelaufen ist. Die haben fest mit meinem Ableben gerechnet. Ich weiß jetzt nur noch nicht genau, inwieweit die Frau das wusste. Die heißt Müller. Und die war eben, wie ich Ihnen schon gesagt habe, in so und so viele Tierschutzvereine drin, nur um die alten Leute herauszufinden. Oder Leute, die halt eben dann eventuell ihre Hilfe brauchen könnten, wo sie sich dann als Betreuer eben zur Verfügung gestellt hatte. Gell? Und man hat ihnen auch eine Pistole gestohlen. Ja, es ist so. Oder so ähnlich. Ja, die Pistole war ja bei mir im Auto. Von den Polizisten, weil sie immer wieder über die Grenze gefahren waren. Die geliehene Waffe. Das war die geliehene Waffe, ja. Die habe ich, wenn ich wieder runter bin. Ich bin mit der Waffe 13, 14 Jahre lang gefahren. Ja. Verstehen Sie? Und dann kam ich 2004 doch zurück. Und dann ging es an mit dem Krankenhaus Hallaching. Und da lag die Waffe im Auto drin. Und ich habe ja in dem Zustand des Hydrocephalus, denkt man ja an solche Sachen überhaupt nicht mehr, ja. Aber dann hat der das Auto übernommen. Angeblich am 23.03.2007. Am 1.03. war der offiziell das erste Mal bei mir hier im Haus. Auch diese Frau, es geht aus Protokollen hervor von dem einen Arzt, der dieses Gutachten gemacht hat für mich, der mir dann gleich die Pflegestufe 1 gegeben hatte. Und dann später kam doch dieser Betreuer dann noch ins Spiel. Und so lief das. Und der Untermieter, der aus der DDR war, wo ich im Krankenhaus war, stieg der über meine Eingangstüre. Ich habe so eine Eisentüre, bloß da kann man oben drüber steigen, ja. Und dann hat er sich das Mietkautionsbuch herausgesucht als meine Dokumente. Und in dem Ordner war auch der Kfz-Brief. Und diese beiden Sachen, die hat er gestohlen. Weil die waren direkt nebeneinander, das weiß ich ja noch. Und dann hat er versucht, mit dem Mietkautionsbuch ist er zur Bank und hat versucht, dieses Geld abzuheben. Und dann haben die mich informiert, das war allerdings schon 2008. Und dann hat er aber zuvor einen Prozess angestrebt auf Herausgabe der Mietkaution. Muss man sich einmal vorstellen, der hat dieses Buch besessen, das hat sein Anwalt auch gewusst. Darum habe ich mich ja bei der Anwaltskammer über diesen Anwalt beschwert, habe gesagt, was der für ein dreckiges Spiel mitgemacht hat. Der hat genau gewusst, dass der andere das Buch hat, das hat er ihm gesagt. Denn bei einer Verhandlung in Ebersberg drunten, wo es auch wieder um die Mietsache ging, da habe ich dann gesagt, ja, wieso, Sie haben doch das Buch bereits, aus Versehen habe ich das gesagt, ja, Sie haben doch das Buch bereits. Und in diesem Moment ist der gegnerische Anwalt aufgesprungen und hat eine geänderte Anklage vorgebracht. Eine geänderte. Weil sie auf einmal gemerkt haben, der weiß es, dass der das Buch hat, gell? Also dieses Mietkautionsbuch. Und weil ja der Kfz-Brief auch da drinnen war und der Kfz-Schein, der war ja selbst im Auto versteckt. Ja, der war sehr gut versteckt, den musst du ja immer dabei haben in Spanien, wenn du kontrolliert wirst. Und darum war der im Auto drin sehr gut versteckt und das hat er nicht gewusst. Das Auto stand schon um ein paar Hausecken rüber, praktisch fertig zum Abtransport. Der hat nur noch gewartet, dass er irgendwo den Kfz-Schein findet. Wissen, den brauchen sie auch, wenn er das Auto umschreiben muss. Mhm. Und der Kfz-Schein, der war ja im Auto und darum konnte er den nicht finden, darum hat er das Auto auch nicht gleich abholen lassen, gell? Weil der hätte ja gar nichts mehr gebraucht. Und der andere, der wollte auch das Auto haben, gell? Und dann haben mich Leute aus der Nachbarschaft angerufen Dann haben gesagt zu mir, Herr Hübsch, warum stellen Sie jetzt Ihr Auto da zu uns rüber? Aber ich in meinem Delirium, in meinem Gehirnwasserstau, in meinem Latenten, bin rüber, hab das Auto wieder rübergefahren in die Garage und hab's wieder reingestellt. Und dann, man kann ja keinen Gedanken zu Ende denken, wissen Sie, wenn man in diesem Zustand ist. Und so kam das Auto wieder rein in meine Garage und blieb dann da drin, ja. Bis dann eben 2007. Da musste er irgendwie gemerkt haben, hoppala, das Auto ist wieder drin in der Garage, da tut sich was. Und darum hat er nichts mehr unternommen, wissen Sie, wegen dem Auto. Der Mieter, der ehemalige. So lief das, ja. Und dann hat es der andere mitgenommen einfach. Und dann hat die Frau in aller Eile da diese Schenkung geschrieben. Also man kann sie ja erkennen an der Schreibweise, da hat es wahnsinnig pressiert. Wahrscheinlich stand irgendwie ein Besuch von einem anderen Arzt an, ja. So dass er schon sagen konnte, ja, der hat mir das Auto geschenkt, ja. Aber so fadenscheinig, ohne Autotyp, ohne Kennzeichen, ohne Auto, ohne Kfz-Brief. Angabe oder ohne Angabe vom Kfz-Schein, ja. Und diese Klage läuft jetzt noch beim Gericht in München? Wegen dem Auto, ja. Die läuft. Haben Sie irgendwas anderes zurückbekommen? Bitte? Haben Sie denn irgendwas anderes, was gestohlen wurde, zurückbekommen? Nein. Die Polizei, die hier war, die haben diese Gutachten gesehen, die da zwischenzeitlich in dem dicken Ordner drin aufgetaucht sind. Und dann haben die mich einfach abgestempelt als Gehirnkranken, wissen Sie. Die haben das dann nicht angenommen und haben dementsprechend diese ganzen Anzeigen so verfasst. Und wenn es dann zur Staatsanwaltschaft ging, dann haben die das natürlich gelesen, was da drinnen stand, und dann haben die das auch abgelehnt, die weitere Verfolgung. Die haben gesagt, ja, das kann ja gar nicht stimmen, der ist ja krank gewesen, ja. Wer hat das behauptet, dass sie krank wären oder sich das ausdenken würden? Das hat das nicht das direkt mit Worten behauptet, sondern die haben einfach meine Anzeigen abgelehnt. Also eingestellt, die Verfahren, ja. Und wenn ich in Berufung gegangen bin, dann musste ich zuerst einmal wieder einen Betrag bezahlen, weil bei der Berufung, die geht ja nicht kostenlos. Und dann wurde es wieder eingestellt. Aber woraus ging denn hervor, dass Sie nicht klar am Kopf wären? Das muss doch irgendjemand angedeutet haben. Moment, nochmal, dass ich nicht... Dass Sie nicht klar am Kopf wären, das muss doch irgendjemand angedeutet haben. War da ein Arzt oder sowas? Das ging aus diesen zwei Gutachten hervor. Da wurden ja zwei Gutachten erstellt. Von welchen Ärzten? Was waren das für Ärzte? Das sind Psychiater gewesen. Also Psychiater haben Ihnen sozusagen Ihre Schadenersatzklagen vermasselt? Würde ich sagen, ja. Ja, sollte man sonst von Psychiatern erwarten? Wissen Sie, die haben ja eigentlich nur den Zustand beschrieben, wie ich damals war. Verstehen Sie? Die konnten ja gar nichts anderes schreiben. Aber als dann der erste Prozesstag wegen der Zurückführung des Autos stattfand in München, im Landgericht München 1 oder Landgericht München 2, das weiß ich nicht mehr, da war sich dann der Richter nicht sicher und hat dann verlangt, dass ein Gutachten erstellt wird vom Professor Dr. Nedopil. Dieses Gutachten wurde erstellt zusammen mit seinem Team in München. Ich sage Ihnen der Name schon was, oder? Professor Dr. Nedopil ist einer der ersten drei besten Gerichtsgutachter angeblich in Deutschland. Angeblich. Angeblich, ja. Aber Psychiater, nach meiner Erfahrung, sind Vollidioten. ja. Das könnte ich Ihnen auch beweisen, aber das später ja, mal. Ja. Es sind Leute, die von kaum etwas Ahnung haben, die in ihren Büchern etwas ablesen, es selbst nicht begreifen und dann irgendwie an hanebüchenden Erklärungen andere Menschen für krank erklären. Und die selbst einen Psychiater brauchen. Denn ich habe so etwas erlebt mit einem Psychiater, einem Spanier, in Spanien unten, der war durch seine Tätigkeit als Psychiater so belastet, dass er sich nicht einmal mehr in seinem Haus alleine schlafen traute obwohl es total gesichert war. Der Mann war in sich so kaputt. Ich sage ja, ein Psychiater braucht wiederum einen Psychiater. Mhm. Also die meisten. Also Sie hatten noch eine Klage oder ein Gerichtsverfahren wegen der Waffe, weil man ihnen ja den Waffenbesitz nachweisen konnte. Ein Strafverfahren war das. Ja, es ist ja so. Die Waffe war im Auto. Versteckt, und die wollten Sie wieder haben. Ich wollte das Auto wieder haben und dann auch die Waffe. Denn damals gab es ein Amnestiegesetz. Und dann habe ich dem geschrieben, habe gesagt, er soll das Auto zurückbringen und soll die Waffe zurückbringen, damit man sie abgeben kann. Und da hat er gar nicht drauf reagiert. Ja, ich hätte ihm das Auto geschenkt, hat es bei ihm geheißen. Verstehen Sie, er hat sich immer auf das Geschenkte, oder? Es ist eine flüchtige Bekanntschaft gewesen. Das muss man sich einmal vorstellen, den Mann, der hat sie einmal zu mir ins Krankenhaus reingefahren, also seine Verlobte, seine angebliche, und da habe ich ihn gesprochen drin, vielleicht 15 Minuten. Und dann habe ich ihn nochmal irgendwann einmal mit ihm gesprochen, das war vielleicht nochmal 15 Minuten. Weil da hat sie mich irgendwo hingefahren, ich habe kein Auto gehabt, oder ich habe mich nicht Autofahren getraut, mein Auto stand ja in der Garage noch drin, und ich habe mich nicht fahren dran, ja, weil es ja nicht mehr zugelassen war, es war ja abgemeldet, und dann hat sie mich zu einer Versteigerung gefahren, und dann ist uns jemand reingefahren, und damit ich es bezeugen kann, dass nicht sie schuld ist, musste ich mit zu ihm hin, weil das war sein Auto, er durfte das Auto nicht fahren, weil er hat ja Vorstrafe gehabt, wegen Trunkenheit am Steuer, und da hat er keinen Führerschein gehabt. Und dann ist er nochmal vorbestraft gewesen wegen einem Machetenangriff gegen seinen Schwager, gegen seinen zukünftigen. Und wirklich eine Person, das habe ich aber alles erst hinterher erfahren, wissen Sie, das wusste ich ja zu dem damaligen Zeitpunkt alles nicht, gell? Ja, so lief das. Wer hatte Sie denn da angezeigt wegen Waffenbesitzes? Ich habe zu dem gesagt, ich soll die Waffe zurückgeben, ich möchte sie abgeben bei der Amnestie. Ja. Ja, und er wollte die Waffe nicht mehr hergeben, gell? Und dann habe ich angezeigt, dass im Auto eine Waffe war und er will diese Waffe nicht mehr zurückgeben. Und so kam das Ganze ins Rollen. Und dann kam es zu dem Richter Kick unten in Eversberg. Und dann hat er mich da verurteilt zu 10 Monaten Haft, auf 2 Jahre Bewährung und 800 Euro Geldstrafe. Dann habe ich gesagt, ich möchte die Paragraphen wissen, Herr Richter Kick, nach denen Sie mich da verurteilt haben. Dann hat er gesagt, jetzt gehe ich zuerst in Urlaub in drei Wochen und dann, wenn ich zurückkomme, dann kriegen sie Urteil. Und ich hatte damals einen Anwalt dabei, aber das erste Mal, den Mann habe ich das erste Mal eingeschaltet. Ich habe gesagt, ging es mit, nur damit die mir keinen Strick drehen. Ja. Und der hat sich das dann mit angehört. Und der hat ja auch gehört, dass ich gesagt habe zum Richter Kick, wo er dieses Urteil da gemacht hat. Ich habe gesagt, das akzeptiere ich nicht. Aber ich habe gesagt, ich habe diese Waffe nicht mehr gehabt, ja. Und diese Frau ist auf einmal aufgetreten als Zeugin und hat gesagt, sie hätte diese Waffe bei mir im Haus gesehen, gell? Das ist gar nicht wahr. Das ist alles erfunden, ja. Die wollten mich nur belasten, ja. Und dann hat der Richter im Landgericht München II gesagt, wir verlangen ein Gutachten vom Professor Dr. Nedopil. Und dann musste ich zu einer Untersuchung, da war ich einen ganzen Tag drin, und dann musste ich immer alles schildern, eben wie alles abgelaufen ist, von 1972 an. Und dann hat er gesagt, ja, er hat schon solche Fälle gehabt, mehrere dieser Fälle, sagt er. Der letzte war einer, da hat die eigene Familie den Mann sofort entmündigen lassen, dann wurde der erfolgreich operiert, dann stand er da und hatte nichts mehr. Und ist natürlich auch gegen seine eigene Familie dann vor Gericht gegangen, gell? Weil sie ihm alles genommen haben. Und einen anderen Fall, sagt er, da war es die Verwandtschaft. Die Verwandtschaft, sagt er, die ist über den hergefallen und hat ihm auch alles genommen, dann ist er operiert worden und hinterher stand er mit nichts mehr da. Ja, sagt er, ich kenne das, sagt er, und ich bin mir sicher, sagt er, Sie hatten, wenn ich jetzt die ganzen Berichte von den Krankenhäusern lese und ich mir das anhöre von Ihnen, sagt er, Sie waren von 2006 an nicht mehr geschäftsfähig. 2006, 2007 und bis zur erfolgreichen Kopfoperation im April 2008. Da gab es dann bei mir regelrecht eine 180-Grad-Kehrtwende. Verstehen Sie? Da kam ich dann aus dem Krankenhaus raus und dann habe ich erst gemerkt, was alles los ist, was mir alles fehlt. Da ging ja so viel ab bei mir. Denke mal, ja, das kann doch nicht sein. Da habe ich als erste Reaktion die Zylinder ausgewechselt von meinen Schlössern, von der Haustür und vom Gartentor ein, von der Gartentoreinfahrt. Und das habe ich gemacht mit Hilfe einer Person, die zur Pflege zu mir gekommen ist, in der Früh. Und es war ein Sonntag und am Nachmittag war er da, dieser Prochaska, der mit dem Auto. Ich habe ihm gesagt, stell das Auto in die Garage, liefere alle Schlüssel ab, du hast ein Haus- und Grundstücksverbot. Und von diesem Moment an war der Teufel los. Dann hat er meine Zylinderschlösser blockiert im Winter, hat er Sachen reingesteckt, sodass der Pflegedienst nicht mehr rein konnte. Und das habe ich dann bei der Polizei angezeigt. Und beim zweiten Mal, wo es wieder der Fall war, ich musste beim ersten Mal den Zylinder rausbohren lassen, ja. Und beim zweiten Mal, wo es wieder der Fall war, dann habe ich die Polizei eingeschaltet, ja. Und die haben das dann alles aufgenommen und plötzlich war beim zweiten Mal auf einmal das Stück, das wo da im Schloss drin war, war auf einmal heraus um 11 Uhr. Und da kam der Polizist und hat gesagt, das ist herausgezogen, jetzt ist es weg. Da hat er wahrscheinlich mit dem schon gesprochen gehabt und ich hatte den Polizisten im Verdacht, dass er diesen Mann gekannt hatte, zumindest seinen Vater. Weil das sind alteingesessene Leute von der Herausten, die Prochaskas, die wohnen schon ewig lang hier, die wohnen in Haar, also ein kleines Seitendorf von Haar. Und dass die sich gekannt haben, darum hat der Polizist alle Anzeigen, die ich geschrieben habe, die hat er alle ins Lächerliche gezogen. Und weil er es ins Lächerliche gezogen hat, darum ist es bei der Staatsanwaltschaft bzw. auf dem Gericht abgelehnt worden. Verstehen Sie? Weil die haben einfach darauf reagiert, auf das, ja. Und das hat er absichtlich gemacht. Und ich habe dem Mann gesagt, dem Polizisten, nachdem er ja das alles gemacht hat, sage ich, ich habe eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Sie geschrieben, habe ich gesagt, mit den ganzen Sachen, die Sie gegen mich gemacht haben, die Sie nicht richtig gemacht haben, denn die haben viele meiner Anzeigen in dieser Polizeistation drüben nicht weitergeleitet. Die haben es einfach liegen lassen. Und dann, wenn ich nochmal die Sache angezeigt habe, oder ich habe nachgefragt nach den Kennzeichen, dann erst gingen die Sachen ihrem gerechten Weg zur Staatsanwaltschaft. Die haben das einfach liegen lassen, weil die alle von diesem Gutachten ausgegangen sind, von den ersten beiden Gutachten, von den beiden Gutachtern, von den beiden Psychiatern, die eben meinen fatalen Zustand damals unterschrieben hatten. Verstehen Sie, da hat sich die einfach gesagt, das kann alles nicht stimmen, was der da anzeigt als Diebstahl. Gell? Wie groß ist der Schaden dadurch, dass die Polizei den Dingen nicht nachgegangen ist? Ich schätze ungefähr 20.000 Euro. Das sind die teuren Silbermünzen, die goldenen Silbermünzen. Dann sind andere Wertgegenstände verschwunden, wie teures Goldarmband, Perlenkette, die alleine schon 6.000 Mark damals gekostet hatte, mit einem Verschluss von Rubinen, Saphiren und Smaragden und Diamanten besetzt war, alles verschwunden. Diese ganzen teuren Sachen, ja. Und vielleicht noch das Auto? Bitte? Vielleicht noch das Auto? Ja, das Auto, das hat er mitgenommen aufgrund dieser angeblichen Schenkung, ja. Ja, aber wenn man bedenkt, wie groß der Schaden ist, müsste man vielleicht das Auto auch noch hinzurechnen. Bestimmt, weil mein Auto hat damals 25.000 gekostet. Ich bin 4.000 Kilometer damit gefahren, habe es in die Garage reingestellt, sozusagen, ja. Und dann stand das Auto. Und jetzt, wo ich da wiederum Klage eingereicht habe, wegen dem Auto, dann hat der gegnerische Anwalt das nur noch auf 8.000 Euro geschätzt, dieses Auto wert. Mhm. Nur noch 8.000. Dann habe ich zu meinem Anwalt gesagt, sage, jetzt haben wir wenigstens die untere Grenze, jetzt können wir dann das zwischendrin, zwischen den 25.000, gut, da gingen nochmal 2.000 Euro weg, weil ich habe 25.000 nachweislich mit Rechnung bezahlt, das lässt sich immer noch nachweisen, obwohl auch diese Rechnung verschwunden ist vom Auto. Ich brauche ja bloß runden dort, wo ich das Auto gekauft habe, die haben, wir müssen ja die Rechnungen 10 Jahre aufheben, gell? Und da kann ich das ohne weiteres wieder haben, dass ich, was ich damals bezahlt habe. Und der Differenzbetrag von dem, was das Auto abgefahren worden ist, wo ich da runter bin, die 4.000 Kilometer nach Spanien hin und zurück, und das, was der jetzt festgelegt hat, dass das bloß so 8.000 wert ist, genau diesen Schaden rechne ich dieser Frau an. Verstehen Sie? Weil das ist ja das große Übel gewesen, die bei mir erinnern waren. Er hätte ja das gar nicht sich machen trauen, wissen Sie, mit diesen ganzen Vollmachten und das Ganze. Es hätte er sich nie machen trauen, weil der Bursch ist ja da dazu viel zu dumm. Aber sie war das. Der ist wirklich zu dumm. Gell? Rechnen Sie denn damit, dass Sie vielleicht doch ins Gefängnis müssen, weil Sie diese 800 Euro zurzeit noch nicht bezahlt haben? Nein, ich muss nicht. Mein Anwalt hat gesagt, nein, hat er gesagt, da gehst du her. Und da ist die 800 jetzt nächste Woche. Auf Vorbehalt. Auf Vorbehalt, richtig. Mit Vorbehalt. Und dann sagt er, dann greifen wir die Sache nochmal richtig an. Denn ich bin damals in Berufung gegangen. Aber diese Berufung ist auch verschwunden. Gegen das Urteil von dem Richter. Die Berufung ist verschwunden? Die ist verschwunden, haben Sie ein Aktenzeichen von der Berufung? Ich bin in Berufung gegangen und und dann habe ich einen anderen Anwalt eingeschaltet, der mir empfohlen worden ist, wo es hieß, der sei ganz spezialisiert auf sowas, ja, der sei sehr gut. Und dann habe ich den eingeschaltet, dann ging der hin und wollte Akteneinsicht haben. Dann haben ihm die gesagt, ja, die Sache, die wird sowieso eingestellt. Und dann ging er wieder. Und das hat er mir dann mitgeteilt. Hat er gesagt, da ist nichts zu machen, sagt er, wir brauchen nichts machen, weil die Sache wird sowieso eingestellt. Aber ich habe ja verschiedene Prozesse laufen gehabt beim Amtsgericht Ebersberg. Zum Beispiel einmal gegen diesen Mieter, der mir einen Schaden verursacht hatte von ungefähr 14.000 Euro. Und den Anwalt, den ich damals hatte, der hat mit dieser Richterin abgemacht einen Vergleich. Und bei dieser Verhandlung wurde das Wort Vergleich nie erwähnt, sondern sie hat einfach gesagt, sie bekommen 2.500 Schadenersatz. Und habe ich gesagt, das nehme ich nicht hin. Habe ich gesagt, das Urteil akzeptiere ich nicht. Und mein Anwalt, der hat überhaupt nichts gesagt, ja, weil nämlich diese Frau bei ihm ihre Referendarzeit gemacht hat in seiner Kanzlei. Das heißt, die Richterin hatte früher bei diesem Rechtsanwalt gearbeitet. Richtig. Da hat sie ihre ganze Referendarzeit abgearbeitet. Und das habe ich alles durch Zufall herausgefunden, später. Denn ich habe die Sekretärin angerufen und habe gesagt, was ist denn das für eine Richterin, die da, dann hat sie gesagt, aus Versehen, gell? Sagt sie, ja, der Will kennt die schon. Die hat ja ihr Referendarzeit gemacht, wissen Sie? Und da wusste ich das. Und das wird ihm jetzt zum Verhängnis, weil ich habe ihn angezeigt, gell? Den Richter bei der Anwaltskammer. Mhm. Denn der ging damals her. Den Richter oder den Anwalt? Angezeigt. Den habe ich angezeigt. Wen? Bei der Anwaltskammer. Den Anwalt? Den Anwalt, ja. Sie hatten gesagt, den Richter. Nein, den Anwalt habe ich angezeigt. Ja? Den Anwalt habe ich angezeigt. Ich habe die Richterin angezeigt. Mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde beim Landgerichtspräsidenten in München. Und seit dieser Zeit ist diese Frau verschwunden. Die ist nicht mehr im Richterverzeichnis drin. Die ist weg. Mhm. Spurlos verschwunden. Wir wissen alle nicht, wo die hingekommen ist. Also gut, ich hab vor 2 Jahren war einer von beiden Freunden, die waren selber Staatsanwalt und Richter, hatte dann einen guten Draht da rein und konnte nachschauen lassen. Aber diese Richterin ist verschwunden. Und ich habe dem in die Dienstaufsichtsbeschwerde habe ich reingeschrieben, dass der Richterin ja bekannt war. Durch die ganzen Protokolle, was mein Schaden war. Wie kann sie 2500 Euro festlegen? Und beim Runterfahren hat mich dieser Anwalt mitgenommen in seinem Auto. Da habe ich gesagt, ja, er will keinen Vergleich, weil er hat immer Vergleiche gemacht, wissen Sie, früher. Ja. Immer Vergleiche, das ist ein fürchterlicher Mensch. Und da, wo ich noch krank war, da konnte ich natürlich nichts dagegen machen. Und da, wo ich dann nach der fünften Kopf-OP, dann wurde ich ja einigermaßen klar, da wurde es ja immer besser, gell? Und jetzt bin ich ja schon bei mindestens 85% meiner Denkfähigkeit, die, wo ich früher hatte, ja. Und habe ich gesagt, gell, Herr Will, keinen Vergleich. Sie, in der Verhandlung drin, hat sich der ruhig gehalten, hat überhaupt nichts gesagt, springt auf einmal auf, geht zu seinem Mantel hin und sagt von der Torten aus, sagt, ich habe es Ihnen doch gleich gesagt, dass es nicht mehr gibt, als wir 2500 Euro. Eine solche Frechheit, gell? Waren Sie jemals mit einem Rechtsanwalt zufrieden? Mit den spanischen Rechtsanwälten, ja. Und mit Deutschen? Mit den Deutschen, da habe ich eigentlich weniger zu tun gehabt. Ich war auch... Ja, kennen Sie einen Rechtsanwalt in Deutschland, mit dem Sie zufrieden waren? Ja. Einen von wie vielen? Der hieß Dr. Kreuzer. Und mit wie vielen waren Sie unzufrieden? Ja, also nachdem ich festgestellt habe, dass der Will immer Vergleiche gemacht hat, konnte ich sagen, ich war mit keinem Anwalt. Ich habe aber auch mit keinem Anwalt was zu tun gehabt. Wissen Sie, nur mit dem einen. Okay. Also mit dem war ich total unzufrieden. Das ist ja der, den ich bei der Anwaltskammer angezeigt habe, auf Herausgabe seiner Versicherungsnummer. Wissen Sie, damit die Versicherung von ihm den Schaden begleicht. Ja. Ich habe noch keine Antwort gekriegt bis jetzt. Das habe ich aber erst vor 8 Tagen gemacht. Gell? Ja. Und da habe ich eben, es ist ja eine mühselige Arbeit, du musst ja alles mit Dokumenten begleichen, also beweisen. Dass ich das alles zusammengesucht habe, wissen Sie, mühselig, gell? Eben, dass ich das beweisen kann, was das für ein Anwalt ist. Ich habe einen Antrag gestellt, dass sie die Lizenz nehmen, ja, als Anwalt. Die Zulassung widerrufen. Die Zulassung, ja. Mhm. Richtig. Jetzt bin ich gespannt, was da dabei rauskommt. Gibt es denn in Zukunft noch irgendein Problem, was auf Sie zukommt? Ja, da kommen jetzt diese ganzen Probleme noch zu, weil die Frau... Ja, die Klage wegen der Herausgabe des Autos? Die Klage wegen dem Auto und dann die Klage, weil doch diese Frau damals, die ist sehr raffiniert, wissen Sie, die hat gleich eine Klage erhoben wegen den 263.000, dass ich eine Unterlassungsklage kriege. Sie hat eine Unterlassungsklage gemacht gegen mich, dass ich das nicht mehr behaupten darf, dass sie versucht hat, 263.000 Euro von meinem Konto abzuheben. Und dann bekam ich aber von dem Münchner Gericht nur zu 75% Recht. Dann ging ich in Berufung, weil ich ja die 100% wollte. Dann kam ich zu einem Richter Wölfel. Jetzt hat er das nochmal runtergesetzt und hat sogar einen Vergleich vorgeschlagen. Und dann bin ich ja explodiert in dem Gerichtssaal drin. Sag ich, Wie kommen Sie denn dazu, dass Sie einen Vergleich vorschlagen? Ja, sagte, Sie können ja die 65% auch akzeptieren. So ähnlich. Und das habe ich jetzt alles zusammengefasst in einem Schreiben. Und das teile ich dieser Dr. Bruno, dieser Merck mit, dass er mal richtig aufräumt. Der Frau Merck? Ja. Ich habe heute die Privatadresse von ihr bekommen. Die Privatadresse? Ja, mit Telefonnummer. Ja? Ja. Wo ist sie? Liegt bei mir im Wohnzimmer. Ja. Ich nehme an, dass sie noch aktuell ist. Da ist sie noch als Oberbürgermeisterin drin bezeichnet. Ah, das war sie in Neu-Ulm. Genau. Die war in Neu-Ulm. Aber da ist sie auch im Rotary-Club drin. Im Rotary-Club, ja. Ja. Ich werde sie mal versuchen anzurufen und melde mich wieder, wenn ich weiß, ob die Adresse stimmt. Ja, Und ja, da laufen jetzt diese ganzen Prozesse, gell? Und weil ich ja immer wieder behauptet habe, dass sie versucht hat, 263.000 von meinem Konto abzuheben, ist sie jetzt wieder in Gegenklage gegangen, weil ich das nicht behaupten darf, sagen die. Ich hätte ein Verbot gehabt. Verstehen Sie? Nachdem ich aber zu 75% diesen Prozess gewonnen habe, kann es kein Verbot gewesen sein. Man hat es mir nirgendwo offiziell verboten, dass ich das nicht mehr sagen darf. Ich habe auch zwischenzeitlich herausgefunden, nachdem diese Frau ja in diesen verschiedenen Tierschutzvereinen drin war, ja, habe ich herausgefunden, dass sie eine andere Frau noch betreut hatte. Und von dieser Frau, die hatte ein Vermögen von 450.000 Euro, die ist 2006 ist die verstorben und die hat ihr Vermögen vermacht an einen Katzenschutzverein, 50.000 am Katzentraum e.V. Dann hat sie den Bund der Katzenfreunde 50.000 vermacht, das weiß ich auch. Dann hat sie 250.000 oder 280.000 an den Tierschutzverein in Wolfratshausen vermacht, bei Geretsried ist das, ja. Aber sie hatte ein Vermögen von 450.000. Und es waren viele Wertgegenstände da, denn sie hatte ja ein Bankfach da drin. Und jetzt habe ich die Bank angeschrieben und habe gesagt, sie möchten mir doch bitte sagen, wo die Gelder hingegangen sind, die restlichen, weil es war ja ein Vermögen von 450.000. Jetzt kriege ich von der Bank keine Auskunft. Die rühren sich gar nicht. Jetzt werde ich das Ganze der Staatsanwaltschaft schreiben, denn der Staatsanwaltschaft müssen die ja Auskunft geben. Wegen des Verdachts der Untreue. Ja, weil da hat sie auch wieder Geld rausgeholt. Ja, glauben Sie, dass die nur bei mir versucht hat, Geld rauszuholen? Nein. Das hat es bei der alten Dame auch gemacht. Ich schätze, dass da ungefähr so 70.000, 80.000 rausgeholt hat. Wo hätte sie denn das Geld hergehabt, um ihre Eigentumswohnungen zu bezahlen? Wir können in einer Woche nochmal weiter telefonieren. Ja, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 38 Minuten. Ja, also Sie haben ja Flatrate, oder? Ja. Ja, gut, passen Sie auf. Nachdem ich festgestellt hatte, dass auch meine zwei Sparbücher gestohlen waren, habe ich Anzeige erstattet bei der Polizei, habe ich gesagt, zwei Sparbücher wurden gestohlen von dieser Frau. Und da habe ich ihre Schwester angerufen und habe mich ausgegeben als Bankangestellter von der Kreissparkasse, habe gesagt, sagen Sie doch bitte zu Ihrer Schwester, der Renate Müller, sie kann jetzt die Sparbücher vorbeibringen vom Herrn Hübsch, dann können wir das erledigen. Dann hat die alte Frau gesagt, wissen Sie, die ist glaube ich 10 Jahre älter, die war nicht so wach, dann hat sie gesagt, ist der Herr Hübsch jetzt gestorben? Dann habe ich als angeblicher Bankangestellter gesagt, ja, jetzt ist er gestorben. Und dann habe ich aufgelegt. Denn da musste ich ja vorsichtig sein, die wohnen nämlich sehr nahe zusammen in so einem Ding, wissen Sie? Und nicht, dass die eine bei der anderen gerade auf Besuch ist, wenn ich anrufe, gell? Ja. Das war ja ein ganz kompliziertes Spielchen, da habe ich erst bei ihr angerufen, bei der Müller, aber ich denke, da ist sie nicht. Und dann habe ich bei der anderen angerufen, bei ihrer Schwester, dann habe ich gesagt, kann ich bei Ihnen Ihre Schwester sprechen, die Renate Müller? Und dann hat sie gesagt, ich weiß nicht, wo die ist. Dann habe ich nochmal eine halbe Stunde gewartet und dann habe ich angerufen, habe ich das gemacht, habe ich versucht, meine Stimme zu verstellen, damit sie nicht merkt, dass ich die gleiche Person bin. Gell? Und da ist mir das gelungen eben. Dann wusste ich, sie hat meine zwei Sparbücher auch gestohlen. Habe ich angezeigt bei der Polizei, dann kam es zur Verhandlung, wo ich da die Berufungsverhandlung gemacht habe, weil die mir nur 75% zugebilligt hatte, ging ich in Berufung, ich wollte diese 100% haben. Und da hat doch dieser Richter das wieder runtergesetzt, doch auf 65. Und hat dann gleich am Vergleich auch noch vorgeschlagen. Und dann muss ich so explodiert sein, dass er gesagt hat, ja, Sie können doch die 65% haben. Wissen Sie, so dumm, so primitiv, gell? Ja. Und das ist der sogenannte Richter Wolf heißt er. Ja. Und das möchte ich alles dieser Beate Merk mitteilen. alles. Ja. Weil solche Richter kann man nicht dulden, wissen Sie. Der einfach hergeht. Und es hat mir mein Anwalt gesagt, dass der eigentlich ein sogenannter Familienrichter war. Und warum der das gemacht hat da drin, weiß man nicht. Und bei der Sache jetzt, mit dem illegalen Waffenbesitz und die 800 Geldstrafe, beziehungsweise Antritt und Widerruf dieser Strafgeld. Wie? Strafgeld 800 Euro und Antritt zur Haft. Nein. Ersatzhaft? Wegen dem Widerruf. Ja. Der Widerruf der Bewährungs. Der Bewährung. Auflagen. Ja, Widerruf der Bewährung. Und da hat eine Richterin mit unterschrieben, die einen Fall von mir hatte gegen diese Frau, wo es um diese um diesen Prozess ging, wegen der Unterlassung. Die hat da mit unterschrieben. Jetzt hat mein Anwalt, wo ich es ihm gesagt habe, sagte, die hätte da gar nicht mit unterschreiben dürfen. Die hätte sich jetzt bei dieser Beurteilung gar nicht mit einmischen dürfen, weil sie ist ja praktisch befangen. Mhm. Weil sie hat ja schon mal erstens einmal ein schlechtes Urteil gemacht, ja, weil sie ja nur 75% mir gegeben hat, obwohl es eindeutig war, dass die Frau das versucht hat, mit allen Mitteln. Ja. Und jetzt wollte ich eben über die Bank herausfinden, ob sie es da bei der anderen älteren Frau auch gemacht hat. Wissen Sie, die war demenzkrank, die war 92 Jahre alt und die hat alles gemacht, was die eben von ihr verlangt haben mit Unterschreiben, gell? Ja, wir können in einer Woche mal weiter telefonieren. Okay. Jetzt muss ich mal Schluss machen. Bis zum nächsten Mal. Okay, danke schön. Tschüss. Servus.